Take. Yeah, okay. Yeah. Kid, ich bring dich um, denn dein trauriges Leben ist die reinste Zeitverschwendung, wie mit Frauen zu reden. Ey, ich komm in deine Hood in meinem silbernen Benz. Du siehst mich, wirst blass, schreist nach Hilfe und rennst. Du bist fast ein Schwein, wie Axel Stein. Kid, ich breche dein Genick, als wär ich Buster Rhymes. Killer, meine Atemluft ist Haremsduft. Komm ich in deine Hood, bist du geblendet vor meinem Platin-Schmuck, Kid. Du machst Kneipentouren durch Gay-Clubs. Mein SL ist der Grund, wieso du Reifenspuren in Face hast. Ich cruise in Benz wie Jules Santana. Kid, du bist verweichlich wie die Dschungelcamper. Und deine Mama arbeitet in Imbissbuden. Sie ist nur ne dumme Crack-Ho wie Whitney Houston. Und sie macht für mich die Beine breit wie Frauenarztpatienten. Wenn ich komm, löst du dich auf wie Brausetabletten. Du bist kaum noch zu retten und kriegst meine Faust aufs Auge. Meine Faust passt auf dein Auge wie die Faust aufs Auge. Ey, du wirst von meiner Mafia abgeballert. Danach siehst du scheiße aus, so wie Nadja Abdel-Farag, ey.